kommt die Ebbe, dann kommt die Flut. Das Leben nimmt seinen Lauf mit der Zeit. Digga, ist doch nicht mal drei und ich sauf mir ein Reis. Damals habt ihr mit dem Finger auf mich gezeigt. Heute steig ich ein, drücke drauf und ihr schweigt. Rauche mich high jederzeit und vergesse, was für Gesetze, halt deine Fresse. Grad läuft es gut, alles macht einen Sinn. Genau da wollte ich hin, seit ich 18 bin. Okay, ich war broke, bin zur Kohle vom Start. Aber drei Jahre Knast, das war so nicht geplant. Jetzt ist er wieder da mit nem Haftschaden. Und ich rolle über Rapper wie ein Lastwagen. Was für Partners, was für ein Safter. Was für Gangster-Rapper, ihr seid alles Klappspar. Digga, tschüss, ich hab lange genug Scheiße gefressen. Ist an der Zeit, hier ein Zeichen zu setzen. Dreh im Hof meine Runde, dann die Flut. Digga, 20 Tag rumfällt und wieder Ebbe. Leute gehen vor nun, dann kommt die Flut. Schicksal, Zufall, Ebbe. Kein Geld, was soll ich machen? Dann kommt die Flut. Jackpot, randvolle Tasche. Da gibt es nix zu schreiben. Gute Zeit, yeah. Schlechte Zeit, yeah. Alles oder nix, 1 ab 7. Dann kommt die Flut. Während Rapper sich regelmäßig Talkrads abholen, checkt Ali mein Jeep auf Wahnsinn wegen Observation. Koch mal dein Koks und du riechst wie mein Paraduft. Drum wird's gewaschen mit Sio und Katarnucke. Und ihr fragt, wie der Knast mich änderte. Statt 22, jetzt 24 MAE. Rapper hin, Rapper her, was reimen? Sobald Gras rüber wächst, gibt's vermissten Anzeigen. Wer pisst mir ans Bein, ha? Haftschaden ist da, Palaba ist da, Bam Bam Bam ist da. Mister, verstehst du, ey, Bippe und Flut, bin von Zelt Straße durch Verticken zum Ruhm, Vermisse paar Jungs aus Hubs mit Alu und Pappe. Akkus gebastelt, Smartphones im Arsch des Nachbarns auf Methadon. Sowas nennt man im Knast Integration. Hast kein Material, dann die Flut. Auf einmal wieder alles parat und wieder Ebbe. Buchen so ein Spielautomat, dann kommt die Flut. Es wird wieder lila gemacht. Ebbe, Kopfweh, Lähmung, Depri, dann kommt die Flut. Osticken, Jejo, Hazy, und wieder Ebbe. Verkriegste Zustände, aber nur noch bis zu der nächsten Flutwelle. Nach jeder Ebbe kommt die Flut an. All meine Leute sollen es gut haben, also muss man bei Beute zuschlagen. Krimineller Lebensstil, krumme Dinger drehen, Digga, Geld machen irgendwie. Während Ebbe geht nicht viel, aber wenn die Flutwelle kommt, wird es eklig hier. In einem Käfig so wie Tiere leben wir im Revier zwischen Bullen, die observieren und dem Wunsch, was zu verdienen. Die Straße ist brutal, Digga, heute hast du alles, aber morgen bist du blank. Und was machst du dann? Mit Axt in die Bank oder hast du einen Plan? Egal ob Main oder Elbe, wir wollen Scheine in Händen. Also vor der nächsten Ebbe keine Zeit mehr verschwenden. Überleben werden sich die Gezeiten verändern. Wir sind hier, um ein Zeichen zu setzen. Ebbe. Heute hast du Glück, dann die Flut. Morgen Pech, Pech. Und wieder Ebbe. Gestern JVA, dann kommt die Flut. Ebbe, Kopf ist kaputt, dann kommt die Flut. Outfit ist nice, und wieder Ebbe. Heute hast du Glück, Glück, Glück, Glück, morgen Pech, man weiß nie, man weiß nie, man weiß nie.